Wehe der stolzen Krone der Trunkenbolde Ephraims und der welkenden Blume, seinem herrlichen Schmuck, auf dem Gipfel des fetten Tals der vom Wein Berauschten. Fürwahr einen starken und mächtigen hat der Herr in Bereitschaft. Wie ein Hagelunwetter, ein schneidender Sturm, wie ein Guss von gewaltigen, strömenden Wassern wird er sie mit der Hand zu Boden werfen, dass sie mit Füßen zertreten wird, die stolze Krone der Trunkenbolde Ephraims. Und mit der welkenden Blume, seinem herrlichen Schmuck, auf dem Gipfel des fetten Tals wird es gehen wie mit einer Frühfeige vor der Reifezeit, die einer, wenn er sie sieht, verschlingt, während er sie noch in der Hand hat. An jenem Tage wird Jahwe der Herrscharen dem Reste seines Volks eine schmucke Krone und ein herrlicher Stirnreif sein und gerechte Gesinnung geben dem, der zu Gerichte sitzt, und Heldenkraft denen, die die Angriffe zum Tore hinaus zurückschlagen. Aber auch diese hier wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Priester und Propheten wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank, wanken beim Schauen, schwanken beim Urteil sprechen. Denn alle Tische sind voll von unflätigem Gespei, bis auf den letzten Platz. Wen will er Erkenntnis lehren und wen mit seiner Predigt unterrichten? Etwa eben von der Milch entwöhnte, von der Brust genommene? Denn Richtscheit an Richtscheid, Richtscheid an Richtscheid, Messschnur an Messschnur, Messschnur an Messschnur, ein bisschen hier, ein bisschen da. Jawohl. In stotternden Lauten und in einer fremdartigen Zunge wird er zu diesem Volke reden, er, der zu ihnen gesprochen hat, das ist die Ruhe, gönnt Ruhe den Müden, und das ist die Erholung. Sie aber wollten nicht hören. So soll ihnen denn das Wort Jahwes werden, hört darum das Wort Jahwes, ihr Spötter, ihr Spottlieddichter dieses Volks in Jerusalem. Weil ihr gesagt habt, wir haben mit dem Tode einen Vertrag geschlossen und mit der Unterwelt ein Bündnis gemacht. Die flutende Geißel wird, wenn sie daherfährt, uns nicht erreichen. Denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Darum hat der Herr Jahwe also gesprochen, schon habe ich im Zion einen Grundstein gelegt, einen geprüften Stein, einen kostbaren Eckstein festester Grundlage. Wer da glaubt, soll nicht weichen. Und ich will Recht zur Messschnur und die Gerechtigkeit zum Senkblei machen. Hagel soll die Lügenzuflucht vernichten und Wasser die Trugburg fortschwemmen. Euer Vertrag mit dem Tode soll ausgestrichen werden und euer Bündnis mit der Unterwelt keine Geltung haben. Wenn die flutende Geißel daherfährt, sollt ihr von ihr zermalmt werden. So oft sie daherfährt, wird sie euch fassen, denn morgen für morgen wird sie daherfahren, am Tage und in der Nacht, und Eitelschauder wird das Empfangen solches Unterricht sein. Denn das Lager wird zu kurz sein, sich auszustrecken, und die Decke zu knapp, sich darein zu wickeln. Denn wie am Berge Perazim wird Jahwe sich erheben, wie in der Ebene bei Gibeon wird er toben, um sein Werk zu vollbringen, befremdlich ist sein Werk. Und seine Arbeit auszurichten, seltsam ist seine Arbeit. Darum treibt nicht Gespött, damit eure Bande nicht noch fester werden. Denn ein fest beschlossenes Garaus über die ganze Erde habe ich vom Herrn, von Jahwe der Herrscharen, vernommen. Horcht auf und hört meine Stimme. Merkt auf und hört meine Rede. Pflügt einer etwa immerfort zum Zwecke der Aussaat, bricht er auf und bearbeitet er immerfort seinen Acker? Nicht wahr? Wenn er seine Oberfläche geebnet hat, streut er Dill und sät Kümmel und steckt Weizen und Gerste und Spelt an seinem Rand. Es unterwies ihn zum Rechten, es lehrte ihn sein Gott. Dill wird doch nicht mit dem Schlitten gedroschen, noch über Kümmel das Wagenrad geführt, sondern Dill wird mit dem Stab und Kümmel mit dem Stocke geklopft. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein. Nicht immer drischt er darauf los oder treibt das Rad seines Wagens und seine Rosse darüber, er zermalmt es nicht. Auch das ist von Jahwe der Herrscharen ausgegangen. Er hegt wunderbaren Plan, einen hohen Verstand.